Was befehlen Euer Gnaden? Samowar. Jawohl. Leise, du Dummkopf, kannst du nicht leise auftreten? Sie schläft. Oh. Noch immer schläft sie. Zwei Tassen, gnädiger Herr? Jawohl. Wer kommt denn da in aller Früh? Schau hinaus. Jawohl. Ich bin heute entschieden nicht in der Stimmung zum Heiraten. Ich möchte absagen. Mein lieber Freund. Still. Noch eine Tasse, Franz. Stehen hier schon zwei Tassen da? Noch eine Tasse, Franz. Bitte. Und hinaus. Jawohl. So, und jetzt, mein Lieber, was führt dich um 8 Uhr morgens zu mir her? Es ist 10. Also was führt dich um 10 Uhr morgens zu mir her? Meine Vergesslichkeit. Leiserle. Ja, warum denn eigentlich? Bist du nervös? Ja, sehr. Ja, du solltest aber heute nicht nervös sein. Also, was willst du also? Du weißt, ich bin heute Zeuge bei deiner Hochzeit. Deine reizende Cousine Alma ist meine Dame. Ja, zur Sache. Nun, ich habe vergessen, das Bouquet zu bestellen und weiß in diesem Augenblick nicht, was für eine Toilette Fräulein Alma tragen wird. Wird sie weiß, rosa, blau oder grün erscheinen? Ja, keinesfalls grün. Warum keinesfalls grün? Meine Cousine trägt nie grün. Ja, das kann ich doch nicht wissen. Schrei nicht so. Es lässt sich alles in Ruhe abmachen. Also du weißt gar nicht, was für eine Farbe sie heute tragen wird? Rosa oder blau. Das sind aber ganz verschiedene Dinge. Ach, rosa oder blau ist ganz gleichgültig. Aber für mein Bouquet ist das durchaus nicht gleichgültig. Gestellt zwei, das eine kannst du dir dann ins Knopfloch stecken. Ich bin nicht hergekommen, um deine schlechten Witze anzuhören. Ich werde heute um 2 Uhr einen noch schlechteren machen. Du bist recht gut aufgelegt an deinem Hochzeitsmorgen. Ich bin nervös. Du verschweigst mir etwas. Nichts. Anatole. Entschuldige mich einen Augenblick. So was tut man nicht. Höre, lieber Max, und dann urteile. Ich höre eine weibliche Stimme und urteile. Du fangst früh an, deine Frau zu betrügen. Setz dich nieder und hör mich an, du wirst gleich anders reden. Niemals. Ich bin gewiss kein Tugendspiegel, aber sowas... Du willst mich nicht anhören? Erzähle, aber rasch, ich bin zu deiner Trauung eingeladen. Ja, also, gestern war Polterabend bei meinen zukünftigen Schwiegereltern. Weiß ich, war dort. Ja, richtig, du warst dort. Es waren überhaupt eine Menge Leute dort. Man war sehr aufgeräumt, trank Champagner, sprach Toaste. Ich auch, auf dein Glück. Ja, du auch, auf mein Glück. Ich danke dir. Tatest du bereits gestern. Also man war also sehr lustig bis Mitternacht. Ist mir bekannt. Einen Augenblick kam es mir vor, als wäre ich glücklich. Nach deinem 4. Glas Champagner? Nein, erst nach dem 6. Es ist traurig und ich kann es kaum begreifen. Wir haben genug davon gesprochen. Auch jener junge Mensch war dort, von dem ich sicher weiß, dass er die Jugendliebe meiner Braut war. Ach, der junge Ralmen. Ja, so eine Art Dichter, glaube ich. Einer von denen, die dazu bestimmt scheinen, zwar die erste Liebe von so mancher, doch von keiner die letzte zu bedeuten. Ich zöge vor, du kämest zur Sache. Na, er war mir eigentlich ganz gleichgültig. Im Grunde lächelte ich über ihn. Um Mitternacht ging die Gesellschaft auseinander. Ich nahm von meiner Braut mit einem Kusse Abschied. Auch sie küsste mich. Kalt. Während ich die Stiegen hinunterschritt, fröstelte mich. Aha. Und beim Tore gratulierte mir noch der und jener. Onkel Eduard war betrunken und umarmte mich. Ein Doktor der Rechte sang ein Studentenlied. Die Jugendliebe, der Dichter, meine ich, verschwand mit aufgestecktem Kragen in einer Seitengasse. Einer neckte mich, ich würde nun gewiss vor den Fenstern der Geliebten den Rest der Nacht spazieren wandeln. Ich lächelte höhnisch. Hatte zu schneien begonnen, die Leute zerstreuten sich allmählich, ich stand allein. Stand allein auf der Straße, in der kalten Winternacht, während der Schnee in großen Flocken um mich wirbelte. Es war gewissermaßen schauerlich. Ich bitte dich, sag endlich, wohin du gingst. Ich musste hingehen, auf die Redoute. Ach. Du staunst, wie? Nun kann ich mir das Folgende denken. Doch nicht, mein Freund. Als ich so dastand in der kalten Winternacht. Fröstelnd. Frierend. Da kam es wie ein gewaltiger Schmerz über mich. Dass ich von nun an kein freier Mann mehr sein. Dass ich meinem süßen, tollen Junggesellenleben Ade sagen sollte für immer da. Die letzte Nacht, sagte ich mir, in der du nach Hause kommen kannst, ohne gefragt zu werden, wo warst du? Die letzte Nacht der Freiheit, des Abenteuerns, vielleicht der Liebe. Oh! Und so stand ich mitten im Gewühl, um mich herum knisterten Seiden- und Atlaskleider, glühten Augen, nickten Masken, dufteten die weißen glänzenden Schultern, atmete und tollte der ganze Karneval. Ich stürzte mich in dieses Treiben, ließ es um meine Seele brausen. Ich musste es einsaugen, ich musste mich darin baden. Zur Sache, wir haben keine Zeit. Ich werde so durch die Menge hindurchgeschoben und nachdem ich früher meinen Kopf berauscht, berausche ich nun meinen Atem. Mit all den Parfums, die um mich wallen, es strömte auf mich ein, wie nie zuvor. Mir, ja, mir ganz persönlich gab der Fasching ein Abschiedsfest. Ich warte auf den dritten Rausch. Er kam, der Rausch des Herzens. Der Sinne. Des Herzens. Naja, der Sinne. Erinnerst du dich an Kathrin? Oh, an Kathrin! Ach, ist sie es? Nein, sie ist es eben nicht. Aber sie war auch dort und dann eine reizende brünette Frau, deren Namen ich nicht nenne. Und dann die kleine blonde Lisi vom Theodor, ja, aber der Theodor war nicht dort und so weiter. Also ich erkannte sie alle, trotz ihrer Masken an der Stimme, am Gang, an irgendeiner Bewegung, aber sonderbar. Gerade eine erkannte ich nicht gleich. Ich verfolgte sie oder sie mich. Ihre Gestalt war mir so bekannt. Jedenfalls trafen wir immerfort zusammen, beim Springbrunnen, beim Buffet, neben der Proszeniumsloge, immerfort. Endlich hatte sie meinen Arm und ich wusste, wer sie war. Sie. Eine alte Bekannte? Aber Mensch, ahnst du es denn nicht? Du weißt doch, was ich ihr vor 6 Wochen erzählt habe, als ich mich verlobte. Das alte Märchen, ich reise ab, bald komme ich wieder, ich werde dich ewig lieben. Ilona! Psch, nicht Ilona! Ja, aber eben darum still. Du bist also wieder da, flüstert sie mir ins Ohr. Ja, erwidere ich schlagfertig. Wann gekommen? Heute Abend. Warum nicht früher geschrieben? Keine Postverbindung. Wo denn? Unwirtliches Dorf. Aber jetzt glücklich wieder da, treu gewesen. Ich auch. Ich auch. Seligkeit, Champagner und wieder Seligkeit. Und wieder Champagner. Nein, kein Champagner mehr. Wie wir dann im Wagen nach Haus gefahren sind, wie früher, sie lehnte sich an meine Brust. Nun wollen wir uns nie wieder trennen, sagte sie. Wach auf, mein Freund, und sieh, dass du zu Ende kommst. Niemals trennen. Und heute um 2 Uhr heirate ich. Eine andere. Ja, man heiratet immer eine andere. Ich glaube, es ist die höchste Zeit. Ja, ich will sehen, ob sie bereit ist. Sag, ist es nicht eigentlich traurig? Es ist unmoralisch. Ja, aber auch traurig. Schick sie fort. Es ist ja nur Max, du sagst mir gar nichts. Ich dachte, es sei ein Fremder, sonst wäre ich schon längst bei euch gewesen. Wie geht es Ihnen, Max? Was sagen Sie zu diesem Schlingel? Ja, das ist er. 6 Wochen weine ich um ihn. Er war... Wo warst du nur? Dort, wo... Hat er Ihnen auch nicht geschrieben? Aber jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt gibt es keine Abreise mehr, keine Trennung. Gib mir einen Kuss. Hm? Aber... Ach, Max gilt nichts. Hm. Anatole. Ja. Aber du machst ja ein Gesicht. Nun werde ich euch den Tee einschenken und mir auch, wenn es erlaubt ist. Bitte? Liebe Ilona, ich kann leider die Einladung mit Ihnen zu frühstücken nicht annehmen. Und ich begreife auch nicht... Was begreifen Sie nicht? Anatole sollte eigentlich auch... Was sollte Anatole? Du solltest eigentlich schon... Was sollte er? Du solltest schon in Toilette sein. Seien Sie doch nicht lächerlich, Max. Wir bleiben heute zu Hause. Wir rühren uns nicht wach. Liebes Kind, das wird leider nicht möglich sein. Das wird schon möglich sein. Ich bin eingeladen. Sage ab. Er kann nicht absagen. Ich bin zu einer Hochzeit geladen. Oh, das ist ganz gleichgültig. Das ist nicht ganz gleichgültig, denn ich bin sozusagen Kranzelherr. Liebt dich deine Dame? Das ist doch eigentlich Nebensache. Aber ich liebe ihn und das ist die Hauptsache. Reden Sie nicht immer drein. Kind, ich muss fort. Ja, er muss fort. Glauben Sie ihm, er muss fort. Auf ein paar Stunden musst du mir Urlaub geben. Jetzt setzt euch gefälligst. Wie viel Stück Zucker, Max? 3. Du? Es ist wirklich die höchste Zeit. Wie viel Stück? Du weißt ja immer 2 Stück. Obers, Rum. Rum, das weißt du ja auch. Rum und 2 Stück Zucker. Der hat Prinzipien. Ich muss gehen. Du lässest mich allein? Sie werden Ihren Tee austrinken, Max. Kind, ich muss mich jetzt umkleiden. Um Gottes Willen. Wann ist denn die unglückselige Hochzeit? In 2 Stunden. Sie sind wohl auch geladen. Ja. Auch Kranzelherr? Ja. Er auch. Nur wer heiratet denn eigentlich? Du kennst ihn nicht. Wie heißt er denn? Es wird doch kein Geheimnis sein. Es ist ein Geheimnis. Wie? Die Trauung findet im Geheimen statt. Mit Kranzelherren und Kranzeldamen. Das ist ja ein Unsinn. Nur die Eltern dürfen nichts wissen. Kinder, ihr lügt mich an. Oh, ich bitte. Weiß Gott, wo ihr heute geladen seid. Aber daraus wird nichts. Sie können natürlich hingehen, wo Sie wollen, lieber Max. Der da aber bleibt. Unmöglich, unmöglich. Ich kann doch bei der Hochzeit meines besten Freundes nicht fehlen. Soll ich in dem Urlaub geben? Beste, beste Ilona, Sie müssen. In welcher Kirche findet denn diese Trauung statt? Warum fragst du? Ich will mir die Geschichte wenigstens ansehen. Das geht aber nicht. Warum denn? Weil diese Trauung in einer ganz unterirdischen Kapelle stattfindet. Es führt doch ein Weg hin. Nein. Das heißt, ein Weg führt natürlich hin. Ich möchte deine Dame sehen, Anatol. Ich bin nämlich eifersüchtig auf die Dame. Man kennt Geschichten von Kranzelherren, die ihre Damen nachher geheiratet haben. Und verstehst du, Anatol, ich will nicht, dass du heiratest. Was würden Sie denn tun, wenn er heiratete? Ich würde die Trauung stören. So. Und wie denn das? Ich schwanke noch. Wahrscheinlich. Großer Skandal vor der Kirchentüre. Das ist trivial. Ich würde schon einen neuen Nuance finden. Zum Beispiel? Ich käme gleichfalls als Braut angefahren. Mit einem Myrtenkranz. Das wäre doch originell, hä? Äußerst. Ich muss jetzt gehen. Adieu, Anatol. Entschuldige, liebe Ilona, aber ich muss mich jetzt umkleiden. Es ist die höchste Zeit. Die Blumen, gnädiger Herr. Blumen? Was für Blumen? Die Blumen, gnädiger Herr. Du hast noch immer der Franz. Du wolltest ihn doch hinauswerfen. Das ist manchmal so schwer. Lass sehen, was du für Geschmack hast. Das Bouquet für deine Dame. Das ist ja ein Brotbouquet. Mein Gott, jetzt hat man mir das unrichtige Bouquet geschickt. Franz, Franz! Der arme Bräutigam wird seines erhalten. Also, er läuft schon, der Franz. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich muss gehen. Was soll ich tun? Gestehen. Unmöglich. Nun, jedenfalls komme ich wieder zurück, sobald ich kann. Bitte, ja. Und meine Farbe? Plauderot, ich habe so eine Ahnung. Leb wohl. Adieu, Ilona. In einer Stunde bin ich wieder da. Endlich. Oh, wie glücklich ich bin. Mein Engel. Wie kalt du bist. Ich sagte doch soeben, mein Engel. Aber musst du denn wirklich zu dieser dummen Hochzeit? In allem Ernst, Schatz, ich muss. Weißt du, ich kann dich ja in deinem Wagen bis zur Wohnung deiner Dame begleiten. Aber was fällt dir ein? Wir wollen uns heute Abend treffen. Du musst doch heute ins Theater. Ich sage ab. Nein, nein, ich werde dich abholen. So, jetzt muss ich den Frack anziehen, wie die Zeit vergeht. Franz, Franz! Was willst du denn? Gnädiger Herr. Haben Sie in meinem Zimmer alles vorbereitet? Der gnädige Herr meinen den Frack, die weiße Krawatte? Ja. Ich werde sofort. Du, Ilona, also heute Abend, nach dem Theater, nicht? Ich möchte so gerne heute mit dir zusammenbleiben. Sei doch nicht kindisch. Ich habe doch auch Verpflichtungen. Siehst es ja ein. Ich liebe dich. Weiter sehe ich nichts ein. Das ist aber durchaus notwendig. Es ist alles vorbereitet, gnädiger Herr. Gut. Ich meine, es ist durchaus notwendig, dass du einsiehst. Du kleidest dich also wirklich um? Ich kann doch nicht so zur Hochzeit gehen. Warum gehst du nur? So fängst du schon wieder an. Ich muss. Also, heute Abend? Ja, ich erwarte dich an der Bühnentür. Verspäte dich nur nicht. Nein, warum sollte ich mich denn verspäten? Oh, erinnere dich nur. Einmal wartete ich eine ganze Stunde nach dem Theater. So? Ich erinnere mich nicht. Du, Anatol, du hast ja dein neues Bild. Ja, gefällt es dir? Ich verstehe ja nichts von Bildern. Das ist ein sehr schönes Bild. Hast du das mitgebracht? Wieso, woher? Nun, von deiner Reise. Ja, richtig, von meiner Reise. Nein, übrigens, ist ein Geschenk. Du? Anatol? Was denn? Wo warst du eigentlich? Ich hab dir schon gesagt. Nein, kein Wort. Aber gestern Abend habe ich dir's gesagt. So habe ich es wieder vergessen. In der Nähe von Böhmen war ich. Was hast du denn in Böhmen zu tun gehabt? Ich war nicht in Böhmen, nur in der Nähe. Ach so. Du warst wohl zur Jagd geladen. Ja, Hasen habe ich geschossen. 6 Wochen lang? Ja, ununterbrochen. Warum hast du mir nicht Adieu gesagt? Ich wollte dich nicht betrüben. Du Anatol, du wolltest mich sitzen lassen. Lächerlich. Nun, einmal hast du es ja schon versucht. Versucht, ja. Aber es ist mir nicht gelungen. Wie? Was sagst du? Nun ja, ich wollte mich von dir losreißen, du weißt doch. Was für ein Unsinn. Du kannst dich ja gar nicht von mir losreißen. Haha. Was sagst du? Haha, habe ich gesagt. Lach nur nicht, mein Schatz. Du bist mir auch damals wieder zurückgekehrt. Nun ja, damals. Und diesmal auch. Du liebst mich eben. Leider. Wie? Leider! Du bist sehr couragiert, wenn du in einem anderen Zimmer bist. Ins Gesicht sagst du mir das nicht. Leider? Was heißt das, Anatol? Das heißt, dass das doch nicht ewig so weitergehen kann. Wie? Es kann nicht so weitergehen, sage ich. Es kann nicht ewig währen. Jetzt lache ich. Ha, ha! Wie? Ha, ha, mein Schatz. Du liebst mich und kannst mich nicht verlassen. Glaubst du? Ich weiß es. Du weißt es? Ich fühle es. Du meinst also, dass ich in alle Ewigkeit dir zu Füßen liegen werde? Du wirst nicht heiraten, das weiß ich. Du bist voll toll, mein Kind. Ich liebe dich, das ist ja recht schön, aber für die Ewigkeit sind wir nicht verbunden. Glaubst du, ich gebe dich überhaupt her? Du wirst es doch einmal tun müssen. Müssen? Wann denn? Wenn ich heirate. Und wann wird denn das sein, mein Schatz? Oh, bald, mein Schatz. Wann denn? In einem Jahr bin ich längst verheiratet. Du Narr. Ich könnte übrigens auch in 2 Monaten heiraten. Es wartet wohl schon eine, hä? Ja, jetzt, in diesem Augenblick wartet eine. Also in 2 Monaten. Mir scheint, du zweifelst. Lache nicht, ich heirate in 8 Tagen. Du lache nicht, Ilona. Lache nicht! Wann heiratest du? Heute. Wann? Heute, mein Schatz. Anatol, hör auf zu spaßen. Es ist ernst, mein Kind, ich heirate heute. Du bist verrückt, nicht? Franz? Gnädiger Herr? Mein Bouquet. Anatol! Das Bouquet, gnädiger Herr. Oh, also wirklich? Wie du siehst. Ja, Elender, das Bouquet, gib mir das Bouquet. Ilona. Gott, hilf mir, Max. Er hat ja auch so ein Bouquet. Ilona, Sie sind ja toll. Mein Bouquet, was soll ich denn jetzt tun? Das hat mich gereizt. Ja, Ilona, jetzt weinst du natürlich. Warum hast du mich ausgelacht? Sie höhnte mich, verstehst du, Max? Sie sagte, ich getrau mich nicht zu heiraten. Nun, heirate ich begreiflicherweise, aus Opposition. Du Heuchler, du Betrüger! Mein Bouquet mit Füßen getreten. Ich habe das Deine gemeint. Sie verdienen es aber auch nicht besser. Sie sind mitschuldig. Jetzt sei vernünftig. Ja, das sagt ihr immer, wenn ihr eine toll gemacht habt. Aber nun werdet ihr was sehen. Das wird eine nette Hochzeit werden. Wartet nur. Adieu unterdessen. Wohin? Wirst es schon sehen. Wohin? Lasst mich nur. Ja, Ilona, was wollen Sie? Ilona, was willst du? Lasst mich gehen. Rasha, sei gescheit, beruhig dich. Lässt mich nicht hinaus. Nun, frage ich dich, hat man es notwendig zu heiraten, wenn man so sehr geliebt wird? Nun beruhigt sie sich. Wir müssen gehen. Und ich ohne Bouquet. Der Wagen, gnädiger Herr. Der Wagen, was mache ich nur? Ilona! Ilona, geh du jetzt nur und verlass dich auf mich. Ich muss wirklich gehen, aber wie kann ich? Geh! Wirst du sie entfernen können? Ich werde dir während der Trauung zuraunen. Alles in Ordnung. Ich habe eine Angst. Geh jetzt nur. Ah. Wo ist er? Ilona. Wo ist er? Sie würden ihn nicht finden. Ich will aber... Sie sind doch vernünftig, Ilona. Sie wollen doch keinen Skandal. Lassen Sie mich... Ilona! Wo findet diese Trauung statt? Das ist nebensächlich. Ich will ihn nicht, muss ihn. Sie werden es nicht tun. Was fällt Ihnen denn ein? Dieser Hohn. Dieser Betrug. Es ist nicht das eine, nicht das andere. Es ist eben das Leben. Oh, schweigen Sie mit Ihren Phrasen. Und Sie sind kindisch, Ilona. Sonst würden Sie einsehen, dass alles vergeblich ist. Vergeblich? Es ist ein Unsinn. Unsinn? Sie würden sich lächerlich machen, das ist alles. Wie? Auch noch Beleidigungen? Sie werden sich trösten. Oh, wie schlecht Sie mich kennen. Ja, wenn er nach Amerika ginge. Was heißt das? Wenn er Ihnen wirklich verloren wäre. Was bedeutet das? Die Hauptsache ist, dass nicht Sie die Betrogene sind. Zu Ihnen kann man zurückkehren. Jene kann man verlassen. Oh, wenn das... Sie sind edel. Rächen will ich mich, darum freue ich mich über das, was Sie sagten. Sie sind eine von denen, welche beißen, wenn sie lieben. Ja, ich bin eine von denen. Nun kommen Sie mir ganz großartig vor, wie eine, die ihr ganzes Geschlecht an uns rächen möchte. Ja, das will ich. Ich habe eben noch Zeit, Sie in Ihre Wohnung zu führen. Sonst geschieht doch noch ein Unglück. Nun, nehmen Sie Abschied von diesen Räumen. Nein, mein lieber Freund, nicht Abschied. Ich werde wiederkehren. Nun glauben Sie sich einen Dämon und sind eigentlich doch nur ein Weib. Das ist aber auch gerade genug. Darf ich bitten, mein Fräulein?